Wer fand die ersten Dinosaurier? Alles, was wir über die Saurier und speziell die Dinos wissen, verdanken wir den vielen Knochen, die Wissenschaftler oder Hobbysammler in den vergangenen 200 Jahren in aller Welt ausgegraben haben. Die ersten Dino-Reste, ein Stück Schenkelknochen und ein paar Zähne, fand die Frau eines Arztes, Mary Ann Mantell, im Jahr 1822 in Südengland. Der Fund faszinierte viele Menschen. Ein Oxford-Professor, Sir Richard Owen, schaute sich die Zähne sehr genau an und kam zu dem Schluss, dass sie zu einem Wesen gehört haben mussten, das halb so groß war wie ein Fußballplatz. Dinosaurier. Schreckensechse, nannte er das unheimliche Tier, dem er seine zukünftige Arbeit widmete. Die englische Königin Victoria ließ für die Weltausstellung 1851 eine Nachbildung des monströsen Wesens anfertigen. Und auf der ganzen Welt machten sich Dino-Begeisterte auf die Jagd nach weiteren Knochen. Selbst Buffalo Bill half dabei. Auch wenn wir uns angewöhnt haben, von Dinosaurierknochen zu sprechen, sind es genau genommen gar keine Knochen, die von den Fossilsuchern aus der Erde geholt werden, sondern Steine. Warum werden Knochen zu Steinen? Dazu stellen wir uns am besten den Dinosaurier vor, dessen Zähne in Südengland gefunden wurden. Möglicherweise war er von einem Raubsaurier angegriffen und gebissen worden, er blutete und zog sich humpelnd an eine Wasserstelle zurück, wo er starb. Gestorbene Tiere werden normalerweise schnell gefressen. Zuerst von großen Raubtieren, die sich die besten Stücke aus dem Fleisch reißen. Danach von Würmern und Bakterien, die sich über die Reste hermachen. Alles, was am Körper weich ist, die Haut, die Organe, das Gehirn, verschwindet auf diese Weise. Für uns ist das keine schöne Vorstellung, doch für die Natur ist es praktisch. Es verkommt nichts, alles wird wieder genutzt. Auch Knochen und Zähne verrotten irgendwann in der Sonne. Allerdings sind sie härter und haltbarer. Die Bakterien brauchen mehr Zeit für ihre Mahlzeit. Das Skelett des toten Dinos aus Südengland ist aber nicht in der Sonne verrottet. Nachdem sich die großen und kleinen Räuber bedient hatten, rutschte es wahrscheinlich in einen Fluss oder wurde von einer Überschwemmung weggespült. Ein paar der Knochen, der Kiefer mit Zähnen und das Stück Schenkel wurden von Schlamm bedeckt. Unter der Schlammschicht konnten die Bakterien die Knochen nicht verdauen. So blieben sie erhalten. Allmählich drang Wasser durch winzige Poren in die Knochen ein und füllte sie mit Mineralien auf. Dadurch wurden sie im Lauf von Millionen Jahren zu Steinen. Oder wie die Wissenschaftler sagen, zu Fossilien. Über den steinernen Knochen lagerten sich neue Schlammschichten ab. Irgendwann trocknete der Fluss aus, die Knochen wurden unter Sandbergen begraben. Dass die englische Arztfrau Mary Ann Mantell den Dino fand, ist wahrscheinlich dem Wind zu verdanken, der den Sand mit der Zeit wieder abgetragen hatte. Manchmal ist es auch der Druck aus dem Erdinneren, der ein paar Erdschichten mit abgelagerten Fossilien wieder nach oben schiebt. Oder ein Fluss, der den Sand wegspült. Oder eine Stadt baut eine U-Bahn tief in der Erde und die Bauarbeiter finden ein paar Überreste. Oder ein paar Ausgräber stöbern an einer Stelle, wo in Urzeiten vielleicht eine Flussenge war. In Flussengen stapelten sich nämlich die Skelette. Es ist auf jeden Fall gar nicht so selten, dass Fossilien gefunden werden. Manchmal sind es ganze Dinos, meistens nur versteinerte Muscheln oder Ammoniten. Ammoniten sind ausgestorbene Meeresbewohner mit einem spiralförmigen Panzer. Die Forscher wissen inzwischen ziemlich genau, wo sie suchen müssen, um Fossilien zu finden. Viele Wissenschaftler und Millionen von Amateuren haben auf der Erde schon gegraben. Deshalb gibt es heute nicht mehr viele weiße Flecken.